komm in der Nacht, sech wie du eh. Komm in der Nacht, komm in der Nacht, sech wie du eh. Leibsten min, dann ist sie gone. Leibsten min, dann ist sie gone.